Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Schönen guten Tag. Ich danke für die Einladung. Vor 18 Jahren, Frau Pries, ist Ihr Vater Max Frisch gestorben. Sie und Ihre Geschwister haben ihn damals auch begleiten können. Warum jetzt diese Bestandsaufnahme, wie Sie das nennen? Hat diese Venedig-Begegnung das geglaubte Tochter-Vater-Verhältnis in Frage gestellt? Ja, das kann man so sagen. Es bleibt dahingestellt, ob diese Venedig-Geschichte genau so war. Natürlich, wie immer, was dann in eine Form gebracht wird. Diese Geschichte könnte selbstverständlich auch ganz anders erzählt werden. Es würde mich zum Beispiel auch locken, diese Geschichte aus der Perspektive des Mannes zu erzählen. Aber wichtig ist jetzt im Zusammenhang mit diesem Buch, dass noch einmal drei Motive in schärfster Deutlichkeit zutage traten, die eigentlich die ganze Beziehung lebenslang zwischen der Tochter und dem Vater prägt haben. Drei Motive, welche sind das? Ja, das ist das Stellvertretermotiv und das ist das Verstrickungsmotiv. Das wird beides ja sehr deutlich, eigentlich sofort mit dem ersten Satz. Und dann, als dieser Herr in Venedig, sagen wir mal, diese Beziehung abrupt abbrechen lässt, eben auch das Verlassenheitsmotiv. Also diese drei Motive werden in dieser, reaktiviert, sage ich mal. Das Verstrickungsmotiv, das ist ja schon diese Geschichte, die Sie da auch erzählen, diese fiktionale Geschichte, ist eben so eine Verstrickung, denn dieser Mann hat eventuell etwas im Leben von Max Frisch, eine große Bedeutung. Das gibt es auch nochmal an einer anderen Stelle in Ihrem Leben, kann man auch in dem Buch nachlesen. Ihre erste Liebe, wenn ich mich richtig erinnere, war der Sohn auch einer Beziehung von Ihrem Vater Max Frisch. Auch wieder hier so eine Verstrickung. Ja, und da finde ich eben auch wieder interessant, dass ich hätte das nicht aufgenommen bei mir in meinem Buch, wenn er das, der Vater, also der Max Frisch, das nicht selber auch verarbeitet hätte. Also erlaube ich mir, das hier auch wieder aufzunehmen. Und derartige Verstrickungen gab es viele, gibt es immer weiter. Und jetzt natürlich eben in dieser Venedig-Geschichte ganz krass, so wie es dort geschildert wird, wäre das die Begegnung der Tochter von Max Frisch mit einem ehemaligen möglichen Geliebten von der Ingeborg Bachmann, die zu jener Zeit mit meinem Vater ein Paar war in Rom und in Zürich. Also sozusagen ein Konkurrent von Max Frisch in Liebe. Ja, nun, klar. Und ich meine, Max Frischs Eifersuchtsthema ist ja leidlich bekannt. Das ist eine erstaunliche Konstruktion, die Sie dann eben auch anwenden. Die hätte Ihrem Vater wahrscheinlich auch ganz gut gefallen, literarisch gesehen. Ja, also ich habe das ja dann ganz am Ende des Buches nochmal aufgenommen. Was wäre, wenn ich ihm das noch erzählen könnte? Und die Konstruktion hätte ihm sicher gefallen. Und aus dieser großen Distanz hätte es ihn natürlich interessiert und Wunder genommen. Und wahrscheinlich hätten wir dann gelacht, kann man sich vorstellen, eben über die... Dort im Text heißt es über die Unüberbietbarkeit der realen Verstrickungen, hinter denen da doch immer die Imaginierten herhinken müssen. Es ist vielleicht jetzt andersherum gesagt eine Frage, ob das wirklich vielleicht zu viel der Verstrickung im Text ist. Aber das wird die Rezeption dann zeigen, ob das überhaupt so funktioniert. Nun ja. Das wird jeder selber lesen. Genau, heute erscheint es nämlich, das Buch Sturz durch alle Spiegel. Ursula Pries, die Tochter von Max Frisch, setzt sich darin mit ihrer Vater-Tochter- oder Tochter-Vater-Beziehung auseinander. Sie ist zu Gast im Deutschlandradio Kultur. Frau Pries, das Verlassensmotiv, Sie hatten das noch genannt, das Verlassensmotiv in der fiktionalen Geschichte tritt ganz klar zutage. Der Mann verabschiedet sich. Ja. Ja, verschwindet. Verschwindet und wie er später bei einem Telefonanruf sagt, aus Angst vor Verstrickung. Nun, daraus schließt diese Frau in Venedig, diese Tochter, die ja in dritter Person erzählt wird, diese Venedig-Geschichte, um jetzt von mir als Autorin ein bisschen Distanz dazu zu bekommen. Ja, er verschwindet ziemlich abrupt und sofort fällt bei dieser Tochter, die dann alleine in Venedig steht, natürlich diese Verlassenheit des Kindes, als der Vater wegging. Das ist natürlich ein Motiv, was viele haben, die hierzulande in Deutschland, selbstverständlich auch viele von meinen Freundinnen und Freunden, Väter, die im Krieg geblieben sind, aber alle anderen auch, natürlich auch alle Scheidungs- und sonstigen Trennungskinder, also ein Motiv, was weit verbreitet ist. Nun ist es eben aber in dieser Rahmenerzählung, diese Kombination, was diese zwingende, was zwingend diese Neusichtung oder diese Bestandsaufnahme eben zwingend notwendig macht. Und sie fragten am Anfang, warum jetzt? Nun, eben weil es einen äußeren Anlass gab, den man vergleichen kann mit diesem Venedig-Ereignis, wo eben diese drei Motive zusammen auftraten. Darum, das ist natürlich nur die private Seite, sah ich mich gezwungen, es zu tun jetzt, mich meiner Beziehung zum Vater stellen. Obwohl ich ja eigentlich irgendwie doch gelebt hatte bis anhin. Gelebt eben auch mit dieser Vergangenheit, mit diesem Verhältnis. Ja, nun, aber man verdrängt die ja auch oder hat dann ein festes Bild. Der Vater ist natürlich der Schuldige, was ja auch bequem ist, so zu leben. Wenn. Wobei es in dem Buch um Schuld ja gar nicht geht. Nee, eben. Und das ist dann ja auch das für mich Interessante gewesen. Wie kann ich das auflösen? Eine Form zu finden, um nicht wieder ein Bild meinerseits herzustellen. Das war natürlich der Ansatz, der mich wirklich sehr gelockt hat. Das ist dann vielleicht auch das, was am Buch interessieren kann. Wie kann es möglich sein, von einer Person, die nicht fiktional ist, von einer realen und außerdem einer derart Bekannten wie der Max Frisch, namentlich zu erzählen, das überhaupt zu wagen? Wie ist es möglich, und sogar mit seinen Mitteln, etwas anderes zu machen, als was der Vater gemacht hat? Sie schildern in Ihrem Buch ja auch sehr intensiv die sehr, sehr anrührenden und sehr persönlichen Begegnungen gegen Ende seines Lebens. Mhm. Also Sie haben, nachdem Sie den Kontakt abgebrochen hatten, gab es ein Wiederaufleben und eine ja auch intensive Auseinandersetzung. Auch weiterhin mit Streitigkeiten, mit Auseinandersetzungen, mit heftigen Auseinandersetzungen oder Abwendungen. Aber diese Fragen, die Sie ja offenbar bisher bewegen, bis zu diesem Zeitpunkt bewegen, die haben Sie nicht stellen können, dieses Dargestelltwerden als Objekt an Ihren Vater direkt? Nein, das habe ich, glaube ich, auch so in dem Text mehr oder weniger deutlich gesagt. Es war mir nicht möglich, diese Fragen. Da waren Grenzen zwischen uns. Es gab dieses Problem, was da auch benannt wird, Ursel, die öffentliche Figur, das ist und bleibt dein Problem. Hat er zu Ihnen gesagt? Das hat er zu mir gesagt. Und wir haben das nie wirklich besprechen können. Nein, haben wir nicht. Ab heute übergeben Sie Ihre Bestandsaufnahme, so heißt es im Untertitel. Der Sturz durch alle Spiegel, eine Bestandsaufnahme. Die übergeben Sie jetzt der Öffentlichkeit. Da liest es ja wieder jeder auf seine Art. Fällt Ihnen das schwer? Nein, das fällt mir nicht schwer. Ich bin ungeheuer neugierig darauf, wie es gelesen wird. Ich weiß natürlich, das ist ein irres Wagnis. Ein literarischer Versuch der Bestandsaufnahme. Es ist eben kein Erinnerungsbuch, es ist kein Fotoalbum. Hier war dies und da war das und ach, und das war auch noch ganz nett oder das war scheußlich. Oder es ist auch keine Verurteilung, ich richte nicht. Es ist die private Seite, aber die Form dafür zu finden, die hat mich schon sehr gereizt. Und ich bin einfach furchtbar neugierig und gespannt, natürlich auch sehr aufgeregt, ob das so angenommen wird, dass da eine neue Form gesucht wird oder vielleicht probiert wird. Ja, darum habe ich das gewagt. Seien Sie gespannt auf das Buch. Heute erscheint es Sturz durch alle Spiegel von Ursula Pries. Heute im Amann Verlag. Frau Pries, ich danke Ihnen recht herzlich für dieses Gespräch. Oh, ich danke Ihnen auch.